Che bambino stupido, eh? Man kann von einer Kaiserin nicht verlangen, dass sie sich um Kinderkram kümmert. Sie hat Pflichten, muss zu den Armen und Kranken. Am liebsten besucht sie die Armen und Kranken im Irrenhaus. Majestät, es freut uns sehr. Welche Ehre. Ich möchte die Patienten sehen. Was maß die Frau sich an? Das ist doch nicht die Kaiserin. Wie kann sie sich nur unterstehen? Sie ist verrückt! Elisabeth bin ich! Lassen Sie sie los. Ich möchte mit ihr sprechen. Sieh mich an. Kennst du nicht? Die Kaiserin Elisabeth. Verschämte Lügnerin, Betrügerin!